Moment, ich bin gleich wieder da. Einen Moment, Martin. Ich bin hier mal eben. Bin mal eben vom Sonnendeck. Ah, hallo, zu krass, hallo. Schon fertig? Ne, ist noch nicht fertig, der Song. Hast du ein paar gehört? Warst du mal auf der Oettinger Seite? Oettinger, Oettinger, Oettinger Bier. Oettinger, du schmeckst so gut, Oettinger, und lösch nach dem Grillen auch die Glut. Ja, irgend so ein Brüller müssen wir auch hinkriegen. Oettinger, Rammstein, Oettinger. Oettinger, Oettinger. Ein Intro könnten wir mal abfeiern. Ne? Das ist der Song des Oettinger Biers. Oettinger. ich morgens auf der Straße geh, bitte mal. Wenn ich abends vom Fernsehen sitze, bitte mal. Bitte mal. Bitte mal. Ich habe erstmal auf 0 transponiert. C. C ist unsere Ausgangsbasis hier. So, dann hole ich noch diese Diva. Dann mache ich diesen Sound von dem. Ja, genau, noch ein bisschen tiefer vielleicht noch, ein bisschen böser. Bist du auf A oder auf C? C, okay. Oettinger. Alles gut. Oettinger. Der Spaß, der fängt erst an. das Oettinger, die Party und so gut. Oh. Oettinger Bier, das sind wir. Wir wollen Oettinger Bier, denn das sind wir. Oettinger Bier am Morgen, Oettinger Bier beim Mahl, Oettinger Bier auf der Couch, ja, das sind wir. Grillen, Party, lustig sein, Oettinger, Oettinger. Nur harzen. Harzen. Oettinger, Hartz IV und Oettinger Gesellschaft. Gesellschaft am Ende des Monats, kein Geld mehr. Wir brauchen Oettinger für Party und Spaß, Frauen auf den Tischen. Oettinger für Party und Spaß, Frauen auf den Tischen. Und drunter, auf den Tischen. Und drunter, Oettinger Bier. Wir wollen Oettinger Bier. Oettinger Bier. Wir wollen Oettinger Bier. Hol mir mal eine Flasche Bier. Oettinger Bier. Wir wollen Oettinger Bier. Wir wollen mehr davon. Oettinger Bier. Oettinger Bier. Draußen auf der Straße. Oettinger Bier. Oettinger Bier auf der Straße. Oettinger Bier im Park. Wir wollen Party den ganzen Monat. Oettinger Bier, wir wollen Oettinger Bier. Wir wollen Oettinger Bier. Oettinger Bier, Oettinger Bier, Oettinger Bier, Oettinger Bier. Wir wollen Oettinger Bier, Oettinger Bier, Oettinger Bier am Morgen, Oettinger Bier im Park. Harzen, Harzen und Oettinger. Wir wollen Oettinger Bier. Oettinger Bier beim Grillen. Oettinger Bier beim Grillen. Oettinger Bier im Park. Oettinger Bier im Ferrari. Oettinger Bier, das sind wir. Am Ende des Monats, wenn nichts mehr geht. Oettinger. Das Oettinger wird dich holen. Oettinger auf den Straßen, Oettinger im Park. Oettinger auf den Straßen, Oettinger im Park. Oettinger, wir wollen Oettinger. Gib uns mehr, wir wollen mehr, mehr. Oettinger, Oettinger, Oettinger for the people. Oettinger, wir wollen Oettinger for the people. Oettinger for the party. Oettinger und die Frauen stehen auf der Tische. Oettinger. Oettinger und Fußball. das sind wir. Oettinger am Parktau. Papa. Gib mal, ich bin mir noch nicht am Verkehr. Ja, Martin, kreativ, kreativ. Und was nehmen wir davon? Okay, jetzt geht's weiter. Oettinger. Gepriesen. Gepriesen seist du. Oettinger. Bei der Party, die ich so mag, Oettinger. Lecker und frisch, das ist Oettinger. Für jeden Spaß zu haben, Oettinger. Und die Frauen tanzen auf dem Tisch. Oettinger, alt und jung werden gestillt vom Durst. Hat du Durst, musst du Oettinger trinken. Hat du Durst, musst du Oettinger trinken. Oettinger, forever, forever Oettinger. Oettinger, 24 Stunden. Oettinger, 24 Stunden. Auf der Straße, im Distrikt. Im Block, im Hochhaus. Gib mir mein Oettinger, Oettinger, Oettinger. Oettinger in the Park. Oettinger. Oettinger, Oettinger. Du bist mein Oettinger. Du bist. Du. Oettinger, Oettinger, gib uns unser Oettinger. Oetting, Ting, Oettinger, Oettinger, Oettinger, Oettinger, Oettinger. Bier, das ist der Bier-Song. Bier. Es geht um Bier. Bier. Oettinger Bier. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, Oettinger, ist der Tag auch grau und matt, Oettinger. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, Oettinger. Und die Frauen stehen auf dem Tisch. Wenn ich morgens zur Arbeit geht. Oettinger. Oettinger. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Oettinger. Wenn. ich morgens, wenn ich denn gehe, wenn ich denn morgen zur Arbeit gehe, trinke ich Oettinger. Thank you. Oettinger Reggae-Song will er machen. Oettinger in the morning, Oettinger bei Sonne, Oettinger bei Nacht, Oettinger bei Nebel, Oettinger bei Wasser, Oettinger bei Nebel, Oettinger bei guter Sicht, Oettinger bei Nebel. Gib mir mein Oettinger Bier, Oettinger Bier, gib mir mein Oettinger Bier. Oettinger, ich will mein Oettinger, ich will mein, ich will mein Oettinger Bier, ich bin die Party, wir wollen Oettinger trinken, Oettinger forever. This is a story about Oettinger beer. Der Oettinger Blues. Oettinger Bier. Gib mir mein Oettinger Bier. Willst du die Frauen auf den Tischen sehen? Oettinger Bier, Oettinger Bier. Die Party geht. Oettinger Bier. Party den ganzen Tag. Koks und Nutten, Oettinger. Koks und Nutten, Oettinger. Oettinger Bier, Oettinger Bier. Verwandt mit mir, mein Blut besteht aus dir. Oettinger Bier, Oettinger Bier, gib mir mein Oettinger Bier. Mein Blut besteht aus dir. Oettinger Bier, gib mir mein Oettinger Bier. Gib mir Oettinger Bier. Ich brauch mein Oettinger Bier. Am Ende des Monats, wenn nichts mehr geht, Oettinger geht immer. Oettinger Bier, Oettinger Bier. Oettinger Bier, Oettinger Bier. Auf der Straße, in meinem Revier. Oettinger Bier. Hey, Oettinger Bier. Oettinger Bier. Woohoo. Oettinger Bier. Gib mir mein Oettinger Bier im Park. Oettinger Bier in meinem Revier. Oettinger Bier im Park. Auf der Ecke im Nebel des Lebens. Oettinger Bier. Das hilft dir. Oettinger Bier, Oettinger Bier. Oettinger Bier, Oettinger Bier. In meinem Revier, da gibt's nur Oettinger Bier. In meinem Revier gibt's nur Oettinger. 1, 2, 3, 4. Oettinger Bier for the masses. Epica, a ticker, but a ticker, a tea for the people, a tea for free. To the party, chicks are standing on the table. This Oettinger effect, this is the Oettinger effect. Woman dancing, naked on the table. Oettinger effect. Das ist der Oettinger-Effekt. Das ist der Oettinger-Effekt. Der Oettinger-Effekt. Die Mädels tanzen auf dem Tisch. Oettinger-Effekt. Da tanzen die Mädels. sich im Park unter mir markier. Ich markier mein Revier voll wie ein Bub. Sitz ich im Park und trinke ne Kiste Oettinger. Oettinger in the morning. Oettinger at work. Oettinger on TV. Oettinger on work. Ich regier. Morgen, Oettinger am Morgen, Oettinger bei Nacht, Oettinger bei Nebel, Oettinger bei Dach, Oettinger in the morning, Oettinger in the streets, gib mir mein Oettinger Bier, mein, gib mir mein Oettinger Bier. In meiner rechten Hand halte ich ein Oettinger. In meiner Hand halte ich ein Oettinger. Ich regier, ich markier mein Revier. Mit Oettinger Bier, denn das sind wir. Oettinger Bier, das sind wir. Damit markiere ich mein Revier. Die Frauen tanzen auf den Tischen. Oettinger, es ist ein Phänomen. Oettinger Bier. Bier. Gib mir mein Bier. Jetzt, ich schätze mal, da ist genug bei. Oettinger Song fertig. Ich revier mein Markier Revier mit Oettinger. Oettinger. Ötti. Ötti, du bist mein Bier. Ötti. Ötti? Ötti, mein Bier. Oettinger. Oettinger. Du bist mein Bier. Text, ja, Text ist so eine Sache, da gebe ich dir recht. Die erste Idee ist geboren. Mit Oettinger Glas, Revier, markier, ich mein Revier. Eckiger. Oettinger ist so billig, da kann man die Flasche auch auf den Boden schmeißen. Mit Oettinger. Revier markier. Thank you. Tja, warte, ich bin da fertig mit. Schick weg. Kannst du wegschicken. Fertig. We'll be right back.